Andacht vom 14.02.2023. Fragen und Antworten mit Debbie und Reinhard Hirtler. Übersetzt von Petra, 1 zu 1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Drei wunderbare Personen sind im Studio, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn sie nicht hier wären, würde es keinen Sinn machen, hier zu sein. Ich habe den Heiligen Geist und Jesus und den Vater nicht eingeladen, hier zu sein, denn sie haben mich eingeladen, hier zu sein. Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Wir tun, was wir wollen, und dann laden wir sie ein. Das ist eine sehr falsche Lebensweise. Wir müssen das tun, wozu sie uns einladen. Und ich mache diese Lives, weil er mir gesagt hat, dass ich sie machen soll. Also hat er mich eingeladen. Und er hat auch Debbie eingeladen. Und Gracie. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir zurück sein können. Letzten Donnerstag machten Gracie und ich unser allererstes prophetisches Live. Es war so wunderschön, Menschen wurden geheilt, Wunder geschahen. Und gestern bekam ich eine Nachricht von einer Frau, die sagte, das prophetische Wort war exakt für mich. Es ging um eine Frau, die drei Kinder hat und das mittlere Kind machte ihr viele Probleme. Eine wunderschöne Geschichte. Okay, fangen wir an. Menschen aus aller Welt sind hier, danke. Aus Asien, Europa, aus allen möglichen Orten der Welt. Und heute sind also Fragen und Antworten dran. Und Fragen, die explizit an Debbie gestellt werden, werde ich an sie weitergeben. Und dann kann Debbie entscheiden, ob sie sie beantwortet oder nicht. Diese Erlaubnis hat sie. Und noch etwas. Manchmal erhalten wir viel mehr Fragen, als wir beantworten können. Doch nur in meinem Mentoring habe ich zugesagt, alle Fragen zu beantworten. Hier können wir das nicht tun. Deshalb versuche ich immer, die Fragen herauszusuchen, die dir helfen, aber gleichzeitig auch allen anderen helfen. Manche Fragen sind sehr persönlich, sie helfen nur dir und sonst keinem. Erste Frage. Das ist eine sehr häufige Frage, die viele Menschen haben. Sie lautet: Ich möchte in ein anderes Land ziehen. Ist das eine Entscheidung, die ich selbst treffen darf, oder muss ich das Gott entscheiden lassen? Antwort von Reinhard: Dies ist wahrscheinlich eine der häufigsten Fragen, die mir Menschen stellen. Was möchte Gott von mir? Wo möchte er, dass ich lebe? Kann ich hingehen, wohin ich will, oder muss ich dorthin gehen, wo er mich hinschickt? Das ist ganz einfach. Alles hat damit zu tun, ob du ein Leben der Hingabe führst. Wenn du ein Leben der vollkommenen Hingabe an Jesus führst, dann kannst du tun, was du willst. Zieh in jedes Land, in das du ziehen möchtest. Wir verbringen so viel Zeit damit, Gott zu fragen, in welches Land wir ziehen sollen. Dadurch werden wir verwirrt und am Ende überzeugen wir uns selbst davon, dass Gott uns gesagt hat, wir sollen in ein bestimmtes Land ziehen, obwohl das eigentlich nur unser eigener Herzenswunsch war. Dann leiden wir unter schrecklichen Konsequenzen und unser religiöses Denken beschuldigt Gott dafür. Auf folgende Weise führe ich mein Leben. Und ich erkenne das auch so in der Bibel. Ich führe ein vollkommen hingegebenes Leben an Jesus und dann tue ich, was ich möchte. Tu einfach, was du willst. Er möchte, dass du selbst entscheidest. Und wenn er will, dass du in ein bestimmtes Land ziehst, dann wird er es dir sagen. Wenn er nichts sagt, dann liegt das daran, dass du selbst entscheiden sollst. Nächste Frage. Das ist eine wirklich knifflige Frage. Sie lautet: Wenn das Herz durch Religion ganz durcheinander ist, Ist es dann dennoch möglich, dass manche Bereiche des Herzens rein sind? Antwort von Reinhard. Das ist eine sehr gute Frage. Willst du sie beantworten, Liebling? Der beantwortet: Noch nicht. Reinhard setzt fort: Ja und nein. Es kann einen Bereich in deinem Herz geben, der völlig durcheinander ist, während andere Bereiche deines Herzens bereits bereinigt sind. Also ja, in gewisser Hinsicht kann es das geben. Doch in der Weise, wie du es beschreibst, nämlich dass das Herz durch Religion vollkommen durcheinander ist, ist wahrscheinlich jeder Bereich deines Lebens ebenfalls durcheinander. Zum Beispiel kann mein Herz voller Unglauben für Heilung sein, aufgrund von falschen religiösen Glaubenssätzen, die ich habe. Aber gleichzeitig kann es voller Glauben für Versorgung sein. Aber wenn das ganze Herz von Religion vollkommen durcheinandergebracht wurde, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es irgendetwas Gutes in deinem Leben gibt. Denn in den Sprüchen steht: Ein verdrehtes Herz findet nichts Gutes. Wenn dein Herz so durcheinander ist, dann siehst du die guten Dinge in deinem Leben überhaupt nicht. Nächste Frage: Wenn wir von Gott gebraucht werden, benötigen wir dann trotzdem noch Glauben für Gegenschläge bzw. Rückschläge? Antwort von Reinhard: Die Religion sagt dir, ja, das brauchst du. Du weißt schon, oh, das wird eine vollmächtige Konferenz werden, sei vorsichtig, es wird Angriffe des Teufels geben. Aber das ist Religion. Die Wahrheit ist, der Teufel mag dich nicht und er mag mich nicht, unabhängig davon, ob ich von Gott gebraucht werde oder nicht. Er mag uns einfach nicht. Deshalb führen wir ein wachsames Leben, damit er uns nichts antun kann. Die Bibel sagt, das Schild des Glaubens hält jeden feurigen Pfeil des Feindes auf. Wenn du also mit deinem Schild des Glaubens lebst und jederzeit bereit bist, es zu verwenden, dann musst du dir keine Sorgen um den Teufel machen. Außerdem sollten wir uns nicht auf das ausrichten, was er tun kann. Wir sollten uns darauf ausrichten, was Jesus tut. Feiere seinen Sieg, feiere nicht die Angriffe des Teufels. Die nächste Frage: Jemand hat Zweifel, wie eine Gemeinde im neuen Bund aussieht. Antwort von Reinhard: Wir haben dazu gerade erst eine Serie in YouTube gemacht. Schau sie dir auf unserem YouTube-Kanal an. Nächste Frage: Wie kann ich etwas verstehen, wenn mich niemand lehrt? Antwort von Reinhard: Tja, mein lieber Freund, deine Frage macht gar keinen Sinn und ich sag dir auch, warum sie keinen Sinn macht. Denn offensichtlich folgst du mir auf Instagram. Du hörst also offensichtlich zu, wie ich dich lehre. Das heißt, jemand lehrt dich offensichtlich, denn ich lehre ja gerade. Und wenn du meinen Lehren zuhörst, dann weißt du auch, dass ich mehr als alles andere lehre. Lebe nahe an Jesus und vertrau darauf, dass der Heilige Geist dein Lehrer ist. Es ist also gar nicht wahr, dass dich niemand lehrt. Von dem Moment an, in dem du aufwachst, bis zu dem Moment, in dem du schlafen gehst, wartet der Heilige Geist darauf, dich zu lehren. Lass zu, dass er dich lehrt. Die Frage lautet also nicht: Wie kann ich lernen, wenn niemand mich lehrt? Die Frage lautet vielmehr: Bin ich belehrbar, Bin ich hungrig? Nehme ich mir Zeit, um mich mit meiner Bibel hinzusetzen und den Heiligen Geist zu bitten, mich zu lehren? Wenn das deine Herzenshaltung ist, wirst du jeden Tag gelehrt werden. Debbie sagt, aber manchmal musst du dir auch einfach bewusst machen, dass manche Umstände versuchen, dir eine Lektion zu erteilen. Wenn du also in schwierige Umstände kommst, dann solltest du einfach sagen, Herr, was möchtest du mir dadurch beibringen? Das ist ebenfalls ein Weg, um zu lernen. Reinhard sagt, wow, das ist sehr interessant, denn diese Person sagt, niemand lehrt mich. Das heißt, du suchst nach einem menschlichen Lehrer. Doch mit einem belehrbaren Herzen wirst du genau das lernen, was Debbie gerade gesagt hat, dass Gott selbst durch die Umstände dein Lehrer ist. Nächste Frage. Was ist eine wahre Ehe? Antwort von Reinhard. Epheser 5 sagt uns, was eine wahre Ehe ist. Eine wahre Ehe ist Jesus und seine Braut, die Gemeinde. Das ist die einzige wahrhaftige Ehe. Jede andere Ehe ist keine wahrhaftige Ehe. Ist meine Ehe mit Debbie wahrhaftig? Nein. Wenn sie wahrhaftig wäre, würde sie in alle Ewigkeit bestehen bleiben. Aber Jesus hat gesagt, dass Debbie im Himmel nicht meine Frau sein wird. Im Himmel werde ich die Ehefrau von Jesus sein und Jesus wird mein Bräutigam sein. Als Paulus in Epheser 5 über die Ehe sprach, sagte er, ich erzähle euch ein Geheimnis. Und er sagte, das Geheimnis ist Jesus und die Gemeinde. Das ist die einzige wahre Ehe. Wenn wir also auf der Erde nach der wahren Ehe Ausschau halten und Befriedigung darin suchen, werden wir immer enttäuscht sein. Aber wenn du dich auf die einzig wahre Ehe ausrichtest, Jesus und du, dann wirst du nie enttäuscht werden. Nächste Frage. Aha, wie süß die Leute sind. Wie kann ich dich kennenlernen? Antwort von Reinhard, das ist ganz einfach. Komm in mein Haus und verbring einen Monat hier. So kannst du mich kennenlernen und Debbie. Das einzige Problem ist, du musst dich in der Reihe anstellen und wenn du schließlich an der Reihe bist, wird es wahrscheinlich 2125 sein, denn wenn jeder, der zu uns kommen will, einen Monat bleibt, dann dauert es etwa 100 Jahre, bis du an der Reihe bist. Sorry, aber im Himmel werden wir alle beieinander sein. Wir haben die Ewigkeit, wir können dort gemeinsam Zeit verbringen. Nächste Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Sie kommt von einem sehr guten Freund von mir. Sie lautet, Jesus hat mich berufen, ein Pastor zu sein. Wie kann ich im neuen Bund handeln? Antwort von Reinhard. Also schau, ich kann nicht beurteilen, ob Jesus dich tatsächlich berufen hat oder ob er dich nicht berufen hat. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Jesus hat dich nicht berufen, ein Pastor auf die Art zu sein, wie normalerweise verstanden wird. Denn das hat Jesus nie vorgesehen. Jesus hat nie beabsichtigt, dass ein Mann namens Pastor der Leiter einer Gemeinde ist. Das steht so nicht in der Bibel. Deshalb, mein lieber Freund, gebe ich dir hier ein paar Gedanken weiter. Erstens. Alle, die sich berufen fühlen, Gott zu dienen, denken, ich bin berufen, ein Pastor zu sein. Warum denken sie das? Weil dies die einzige Arbeitsmöglichkeit ist, die eine Gemeinde anbietet. Gott hat dich also berufen zu dienen. Dein Herz brennt und du denkst automatisch, oh, ich muss Pastor sein. Aber natürlich stimmt das nicht. Zweitens, wenn Jesus dich berufen hat, ein Pastor zu sein, dann bedeutet dies, dass Jesus dein Arbeitgeber ist, nicht Menschen. Das heißt, du brauchst keine Menschen, die dich einladen, um Pastor zu sein. Du dienst Jesus und nicht Menschen. Drittens, was ist überhaupt der Zweck eines Pastors? Seine Aufgabe ist, die Gemeinde zuzurüsten, damit die Gemeinde die Arbeit tun kann. Nicht, dass du selbst die Arbeit tust. Das heißt, wenn jemand ein wahrer Pastor gemäß der Beschreibung in der Bibel und nach Aussage von Jesus ist, dann muss sich dieser Pastor nie um die Schafe kümmern. Hört sich das nicht seltsam an? Ich sage dir, warum das so ist. Wenn der Pastor die Gemeinde ausrüstet, damit sie den Dienst tut, dann kümmern sich die Schafe umeinander. Und wenn sich die Schafe nicht umeinander kümmern, hat der Pastor keine gute Arbeit geleistet. Wenn ich ein Prophet und ein Lehrer bin, dann muss ich in eine völlige Ruhe hineinkommen und verstehen, dazu hat Jesus mich gemacht. Deshalb ist alles in seiner Hand. Ich diene ihm einfach. Ich liebe ihn und lebe nahe an seinem Herzen. Debbie sagt ergänzend: Als Gott mir vor vielen, vielen Jahren sagte, dass ich zur Bibelschule gehen soll, dachte ich, wenn ich in die Bibelschule gehe, muss ich nach Afrika. Denn in der Kultur meiner Zeit war das so. Der einzige Grund, warum man in eine Bibelschule ging, war, dass man Missionar in Afrika sein sollte. Deshalb musst du vorsichtig sein, dass deine Entscheidung nicht darauf basiert, was du tun möchtest, weil dir deine Kultur ständig sagt, dass man so handeln muss. Am Ende bin ich in die Bibelschule gegangen, um Reinhard zu begegnen. Und wir zogen nicht nach Afrika, ich meine, wir wurden tatsächlich Missionare, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als ich es mir jemals vorgestellt hatte. Deshalb solltest du zumindest offen sein, dass dir der Herr zeigen kann, was du in dieser Zeit, in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrzehnt tun sollst. Denn wenn er möchte, dass du für ihn arbeitest, dann weiß er auch, was genau du für ihn tun sollst. Und das hat normalerweise oft mit den Sehnsüchten in deinem Herzen zu tun und nicht damit, dass du vor Menschen stehst und sonntags eine Predigt hältst. Reinhard sagt, und noch etwas. In den ersten 100 Jahren der Gemeinde des Neuen Testamentes gab es so etwas wie einen vollzeitlichen Pastor überhaupt nicht. Das ist eine rein menschliche Erfindung. Es ist also weder im Herzen von Jesus, noch findest du es in der Bibel. Das musst du verstehen. Paulus hat sehr hart mit seinen eigenen Händen gearbeitet, damit er das Evangelium predigen konnte. Mein Rat für dich ist deshalb: Such dir einen Job und arbeite wirklich hart. Zeige Jesus, dass du nicht faul bist. Und dann vertraue einfach auf Jesus. Wenn er möchte, dass du ihm als Pastor dienst, wird sich das zeigen. Und das Letzte, niemand sollte Pastor sein wollen, nicht auf die Weise, wie das heute üblich ist. Und ich sage dir warum. Allein in Amerika kündigen jede Woche 1500 Pastoren, weil sie so frustriert sind. Es besteht eine hohe Depressionsrate, und ich meine, dass etwa 40% von ihnen Ehebruch begehen. Ihr Leben ist ein Chaos. Warum? Weil sie etwas tun, das Gott niemals für irgendein menschliches Wesen beabsichtigt hat. Debbie sagt: Ich habe noch was, etwas. Sehr oft ist ein Schlüssel zu deiner Berufung bzw. zu dem, was Gott von dir möchte, wenn du zum Beispiel an Obdachlosen vorbeigehst und jedes Mal dein Herz bricht, wenn du diese obdachlosen Menschen siehst. Es könnte sein, dass der Heilige Geist dich auffordert, etwas zu tun, um ihnen zu helfen. Oder für Kriegsveteranen. Oder es geht um Menschen, die Waisen oder Straßenkinder sind. Oder Frauen, die missbraucht wurden. Oder alleinerziehende Mütter. Es gibt hunderte und aberhunderte Möglichkeiten. Doch wenn etwas wirklich auf deinem Herzen ist und jedes Mal einen tiefen Schmerz verursacht, wenn du in dieser Situation bist, dann könnte das ein Zeichen sein, dass Gott dich gebrauchen möchte, um etwas in diesem Bereich zu tun. So hat Brazilian Kids Care angefangen. Reinhard sagt, sehr gut, das stimmt. Brazilian Kids Care hat nicht damit begonnen, dass Gott uns berufen hat, ein Waisenhaus zu gründen, sondern damit, dass wir die Not gesehen haben. Sehr gut, Liebling. Nächste Frage. Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich liebe sie. Sie lautet: Können wir nur dann einen Durchbruch erleben, wenn wir einander unsere Sünden bekennen? Oder reicht es aus, wenn man Jesus seine Sünden bekennt? Antwort von Reinhard. Okay, ich werde dir sagen, was ich nach meinem Verständnis des Neuen Testaments glaube. Ich glaube, es hängt von der Sünde ab. Aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, einander die Sünden zu bekennen. Sehr wichtig, und ich sage dir warum. Die evangelische Kirche hat auf die katholische Lehre reagiert, dass man Sünden dem Priester bekennen muss und der Priester vergibt sie uns. Darin ist Wahrheit enthalten, aber sie ist dennoch falsch. Was ist die Wahrheit darin? Die Wahrheit ist, dass es wichtig ist, deine Sünden einem menschlichen Wesen zu bekennen. Die falsche Lehre ist, dass man dazu einen Priester braucht, dem man seine Sünden bekennen kann und der sie dir dann vergibt. Ich nenne dir zwei Bibelverse, Jakobus 5,16 und 1. Johannes 1,7. Wenn du in Jakobus 5 die Verse 15 bis 18 liest, hast du den Kontext. Im Vers 16 steht: Bekennt nun einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Das ist der erste Bibelvers. Und die Bibel sagt uns das auch in 1. Johannes. Dort steht: Wenn wir so im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Was bedeutet es, im Licht zu wandeln? Der Kontext dieser Stelle ist Sünde. Behalte das im Hinterkopf. Wenn wir lediglich innerlich in unserem Herzen sagen, Jesus, das tut mir so leid, was passiert dann? Wir können keine echte Gemeinschaft miteinander haben, weil es immer versteckte Bereiche in unserem Leben gibt. Heißt das, dass ich jede einzelne Sünde, die ich begehe, allen bekennen muss? Nein. Wenn es eine Sünde ist, die nur mich betrifft, die ich alleine begangen habe, dann muss ich das mit Gott bereinigen. Und wenn ich sage, dass ich es mit Gott bereinigen muss, dann gilt dabei, dass Jesus dies bereits am Kreuz erledigt hat. Doch von meiner Seite aus ist es nicht erledigt. Deshalb bitte ich nicht um Vergebung, sondern ich bekenne meine Sünde. Warum? Damit mein Gewissen rein ist und ich Kühnheit vor Gott haben kann. Doch in dem Moment, in dem meine Sünde irgendein anderes menschliches Wesen beeinflusst, reicht es nicht mehr aus, sie nur Gott zu bekennen. Warum? Weil nun auch andere Personen davon betroffen sind. Und ich benötige auch ihre Vergebung. Nehmen wir einmal an, ich hätte mich Debbie gegenüber unangemessen verhalten. Ich bin in die Küche gekommen, wo 6 bis 7 Personen aus unserem Haus sind und ich schreie Debbie dort ärgerlich und sehr unangemessen an. Und dann stelle ich fest, oh, das war falsch. Nun reicht es nicht aus, wenn ich dies Gott bekenne. Ja, ich habe gegen Gott gesündigt, weil er mir gesagt hat, dass ich nicht so handeln soll. Deshalb habe ich gegen ihn gesündigt. Aber ich habe auch gegen Debbie gesündigt und gegen jeden, der im Raum war. Denn ich habe vor all diesen Leuten Stolz und unangemessenes Verhalten demonstriert. Wem bekenne ich nun diese Sünde? Ich muss allen Personen, die im Raum waren, sagen, Leute, ich habe gesündigt, ich habe Debbie falsch behandelt. Ich muss zu Debbie sagen, bitte vergib mir. Und ich bekenne es auch gegenüber all den anderen Personen im Raum. Öffentliche Sünden müssen öffentlich bekannt werden. Sie müssen immer mit den Personen bereinigt werden, die von der Sünde betroffen sind. Debbie sagt, ich dachte noch an etwas ganz anderes. Wenn du zum Beispiel mit einer Sünde kämpfst und scheinbar keinen Sieg darüber erlangen kannst, obwohl du sie Gott schon so oft bekannt hast, dann denke ich, dass du sie ans Licht bringen und offenlegen musst, indem du sie einer anderen Person bekennst. Solange dies ein Geheimnis zwischen dir und Gott bleibt, sozusagen deine geheime Sünde, dann ist sie im Dunkeln und der Teufel hat immer noch ein kleines bisschen den Fuß in der Angel. Aber wenn du sie aufdeckst und bekennst, dann nimmst du ihr die Macht. Reinhard sagt, ich erzähle euch eine Geschichte dazu, denn ich kenne hunderttausende Menschen und ihr könnt nicht herausfinden, wer diese Person ist. Letztes Jahr erhielt ich eine lange Nachricht oder einen Anruf, ich weiß es nicht mehr genau, und diese Person sagte zu mir, Reinhard, ich bin in einer sehr verzweifelten Lage. Dieser Mann ist verheiratet und hat Kinder, und er sagte, es tut mir leid, aber ich gehe heute zu einer Prostituierten. Er sagte, es tut mir leid, ich kann diese Versuchung einfach nicht überwinden. Ich bin ins Internet gegangen und habe mir Dinge angeschaut und ich konnte nicht widerstehen. Und ich habe bereits einen Termin mit einer Prostituierten ausgemacht. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich habe alles versucht, um nicht hinzugehen, aber ich kann es nicht. Ich war überwältigt, ich dachte, was soll ich jetzt tun? Soll ich dorthin fliegen und diese Person am Kragen packen und ihn in ein Einzelzimmer einsperren? Schließlich sagte ich, ich kann nur für dich beten. Am Ende ging dieser Mann nie zu der Prostituierten, nicht aufgrund meines Gebets, sondern weil er die Sache ans Licht gebracht hatte. Er erzählte mir, als ich es dir bekannt und es ans Licht gebracht hatte, war diese Macht gebrochen. Ich hatte nicht mehr diesen inneren Zwang, zu einer Prostituierten zu gehen. Licht ist das Reich Gottes. Finsternis ist das Reich des Teufels. Also bekenne deine Sünden. Doch eine letzte Warnung. Natürlich, wenn deine Sünden öffentlich sind, dann musst du sie öffentlich bekennen. Aber wenn sie zwischen zwei Personen geschahen, dann bekenne sie nicht jedem, denn die Menschen werden dies gegen dich verwenden, leider. Sie werden es tun. Trotzdem ist es mir lieber, wenn Dinge gegen mich verwendet werden, als wenn es Dinge gibt, die ich verberge. Das ist sehr gefährlich. Debbie ergänzt, und du musst auch vorsichtig sein, wem du sie bekennst. Ich habe schon Geschichten von Menschen gehört, die einer Person, die sie als guten Freund betrachteten, Dinge bekannt haben, und anschließend erzählte diese Person einer ganzen Reihe von Leuten diese geheimen Sünden, die ans Licht gebracht worden sind. Reinhard sagt, heute Morgen habe ich in meiner Zeit mit Jesus in meinem Andachtsbuch Folgendes gelesen. Was im Verborgenen gesprochen wurde, wird von den Dächern ausgerufen. Deshalb stelle ich dir die Frage, was magst du lieber? Wenn du das Chaos in deinem Herzen selbst hinausrufst oder wenn andere es von den Dächern ausrufen? Ich persönlich mache es lieber selbst. Nächste Frage. Hast du ein ermutigendes Wort für die Menschen, die in der Erdbebenregion in der Türkei sind? Antwort von Reinhard. Okay. Zuerst einmal wusste ich gar nicht, dass es ein Erdbeben in der Türkei gab, bis du uns eine Nachricht geschickt hast. Debbie sagt, gab es ein Erdbeben? Reinhard antwortet, ja, es gab ein riesiges Erdbeben, 10 Städte wurden zerstört. Und ich sage dir, warum ich es nicht wusste. Als ich am 1. Januar dieses neuen Jahres nach dem Neujahrsabend in Österreich aufwachte, hatte ich ein wirklich starkes Empfinden in meinem Geist, dass ich alles beenden muss, was mich möglicherweise von der Intimität mit Jesus wegziehen könnte. Es war sehr, sehr stark. Also meditierte ich den ganzen Tag lang darüber und ich beschloss, dass ich keine Nachrichten mehr anhöre oder lese und mir auch keine Überschriften durchlese, gar nichts. Denn das zieht mein Herz von Jesus weg. Es füllt mein Herz mit Angst und Sorgen vor der Zukunft, mit all diesen Dingen, die ich nicht haben möchte. Deshalb wusste ich nicht, dass es ein Erdbeben gab. Doch ich will dir etwas sagen. Es wird noch viel schlimmer werden. Ich weiß, das ist kein nettes Wort der Ermutigung, aber es wird noch viel schlimmer werden. Überall auf der Welt wird die Finsternis noch viel, viel dunkler werden. Deshalb sind die einzigen Worte der Ermutigung, die mir einfallen, folgende. Die größte Finsternis, das schrecklichste Erdbeben, ist die größte Gelegenheit für uns, die Kinder des Lichts. Warum? Alles um uns herum wird erschüttert werden. Und natürliche Erdbeben sind nur Zeichen des geistlichen Bebens. Die Bibel sagt, zuerst das Natürliche, dann das Geistliche. Was geschieht also im Moment? Wir kommen in eine Zeit, in der alles in der geistlichen Welt um uns herum erschüttert wird. Die Gemeinde, alles. Der Hebräerbrief sagt, dass dies passieren muss, damit sich das unerschütterliche Reich Gottes, das uns gehört, endlich manifestieren kann. Auch wenn es schrecklich und traurig ist, dass kostbare Menschen bei Erdbeben sterben, müssen wir sagen, Herr, nun werde ich allen um mich herum zeigen, dass mein Leben nicht erschüttert ist, weil es alleine auf Jesus gegründet ist. Lass dich nicht auf die Debatte ein, warum Gott das zugelassen hat, denn das hat nichts mit Gott zu tun. Die Erde gehört dem Menschen. Wir haben sie ausgebeutet und zerstört. Mitten in dieser Erschütterung musst du aufstehen, mein Freund. Du musst sagen, ich bin nicht erschüttert. Jesus ist mein Leben. Jesus ist meine Stärke. Jesus ist meine Sicherheit. Jesus ist mein Alles. Und teile die Liebe des Evangeliums mit den Menschen, die von diesem Erdbeben betroffen sind. Nächste Frage. Wie müssen wir uns in diesen kommenden letzten Tagen verhalten bzw. handeln? Stehen wir tatsächlich kurz vor dem Ende? Antwort von Reinhard. Natürlich stehen wir kurz vor dem Ende. Wenn du alle Zeichen in der Bibel liest, die vor dem Ende kommen sollen, dann sind wir dem Ende nahe. Wie müssen wir also handeln? Ich sage dir genau wie. Wann immer wir in einer Krise sind, müssen wir entgegengesetzt zu der Krise handeln. Zum Beispiel in Dunkelheit. Und das ist eine Krise. Lassen wir das Licht von Jesus leuchten. In Angst handeln wir im Glauben. In Verwirrung handeln wir, indem wir Gott vertrauen. Schau 1. Timotheus 3 an, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob es 1. oder 2. Timotheus 3 ist. Eines davon. Und dort steht, in den letzten Tagen werden schreckliche Zeiten kommen. Menschen werden sich selbst lieben. Sie werden auf niemanden hören. Sie werden Geld mehr als alles andere lieben. Sie werden das Vergnügen mehr als Gott lieben. Du liest also all diese Dinge, von denen Paulus sagt, dass sie in den letzten Tagen kommen werden, und dann handelst du entgegengesetzt. Das heißt, anstatt selbstsüchtig zu sein, bist du selbstlos. Anstatt Geld zu lieben, liebst du Menschen und benutzt das Geld. Anstatt das Vergnügen zu lieben, liebst du Gott. In einer Krise handelst du immer entgegengesetzt von dem, was die Krise fordert. Immer. Auf diese Weise sollen Christen handeln. Nächste Frage. Kann ich meine Errettung verlieren? Antwort von Reinhard. Nein. Bedeutet das einmal gerettet, immer gerettet? Nein. Du kannst deine Errettung nicht verlieren und ich sage dir warum. In dem Moment, in dem du deine Errettung verlierst, würdest du das Kreuz unwirksam machen. Die Bibel sagt, dass wir eine ewige Errettung haben, wegen Jesus, nicht wegen uns. Wenn du den Hebräerbrief sorgfältig studierst, wirst du entdecken, dass die Errettung vom vollbrachten Werk des Kreuzes abhängig ist, nicht von uns. Doch wenn sie von Jesus abhängig ist, was ist dann mein Part? Mein Part ist, daran zu glauben, und zwar bis zum Schluss. Du kannst deine Errettung also nicht verlieren, aber du kannst deine Errettung aufgeben. Du kannst aufhören, Jesus nachzufolgen. Du kannst beschließen, ich verlasse den christlichen Glauben. Paulus sagte im Kolosserbrief, dass unsere Errettung nur dann sicher ist, wenn wir am Glauben festhalten. Sie geschieht durch Glauben. Das heißt, du musst immer weiter glauben, dass das Werk Jesu genug ist, um dir Errettung zu geben. Gott wird deine Entscheidung respektieren. Du kannst Gott den Rücken kehren. Ja, das geht. Das bedeutet, du bist von deiner Errettung weggegangen. Aber du hast sie nicht verloren. Nächste Frage. Schau, das ist eine gute Frage. Wie kann ich Fürbitte für das Leben meines Bruders tun? Wie sieht ein Gebet im neuen Bund aus? Antwort von Reinhard. Schau, ich glaube nicht an Fürbitte. Nicht auf die Weise, wie die Kirche das lehrt. Und ich sage dir, warum ich es nicht glaube. Ich finde das nicht im Neuen Testament. Es gibt keine Lehre darüber. Die Bibel sagt, der Heilige Geist bittet für uns und Jesus bittet für uns. Fürbitte bedeutet, dass ich mich anstrengen muss, um Gott davon zu überzeugen, dass er meinen Bruder rettet oder ändert oder dass er ihn aus dem Schlamassel zieht. Aber Gott muss nicht überzeugt werden, um irgendetwas im Leben deines Bruders zu tun. Lass mich dir erklären, was mein größtes Problem mit Fürbitte ist. Wir verwenden Fürbitte, um Gott zu manipulieren, damit er unseren Bruder manipuliert. Zum Beispiel, mein Bruder ist drogenabhängig. Das ist seine Wahl. Aber mir gefällt seine Wahl nicht. Es gefällt mir nicht, dass er sein Leben zerstört. Und weil ich es zwar nicht mag, aber nicht ändern kann, denn ich habe bereits zu ihm gesagt, tu das nicht, es zerstört dein Leben, was mache ich dann? Ich weigere mich, seine Wahl zu akzeptieren. Ich spreche mit Gott und sage Gott, dass er etwas im Leben meines Bruders tun soll, damit mein Bruder aufhört, das zu tun, was er tun will. Aber Gott handelt so nicht. Wenn dein Bruder Drogen nehmen will, wird Gott ihn nicht aufhalten. Wenn Gott jeden Menschen auf der Erde daran hindern würde, etwas zu tun, was falsch ist, dann wäre die Welt ein perfekter Ort. Gott hat Adam und Eva nicht daran gehindert zu sündigen. Er respektierte ihre freie Entscheidung. Also benutze Gebet niemals dafür, um Gott zu manipulieren, weil du Menschen dazu bringen willst, etwas zu tun, was du dir wünschst. Was sollen wir dann beten? Was wir beten sollen, ist das Gebet des Apostel Paulus, dass die Augen ihres Herzens erleuchtet werden und sie sehend werden. Weißt du, wenn dein Bruder wirklich sieht, wirklich, wahrhaftig sieht, wird er selbst eine Entscheidung treffen. Er wird entweder mit seinem Leben weitermachen und die Konsequenzen tragen müssen, oder er wird nicht weitermachen. Menschen, die Dinge nur deshalb tun, weil andere sie dazu gedrängt und genötigt haben, werden das irgendwann bereuen, und dann werden sie ohnehin wieder zu den alten Gewohnheiten zurückkehren. Also, liebe deinen Bruder und akzeptiere seine Entscheidung. Und natürlich, falls er minderjährig ist, sind seine Eltern für ihn verantwortlich, nicht du. Tut mir leid, ich weiß, du wolltest eine andere Antwort bekommen, aber ich kann dir keine geben. Nächste Frage. Wie kann man alles für Jesus tun, indem man seine Kraft nutzt und nicht die eigene? Antwort von Reinhard. Schau, zuerst einmal musst du aufhören, Dinge für Jesus zu tun. Das ist mein größtes Geheimnis. Jedes Mal, wenn wir etwas für Jesus tun, fällt das wieder auf uns zurück. Du wirst dich überwältigt fühlen. Du wirst dich zu schwach fühlen. Du wirst versuchen, hart zu arbeiten, um alles richtig zu machen für Jesus. Deshalb musst du dieses Geheimnis lernen. Hör auf, irgendetwas für Jesus zu tun. Aber Reinhard, die Bibel sagt, was immer du tust, tu es für den Herrn. Und Jesus sagte, mein Vater wirkt und ich muss ebenfalls wirken. Auch Paulus sagte in 1. Korinther 15,10, ich arbeite härter als jeder andere. Doch all diese Schriftstellen wurden aus dem Kontext der gesamten Bibel herausgenommen. Schau, was Jesus in Johannes 14 sagte. Die Worte, die ich rede, sind nicht meine eigenen Worte, es sind die des Vaters. Und schau, was er danach sagte. Der Vater tut die Werke durch mich. Jesus sagte auch, ihr glaubt mir aufgrund der Werke, die ich tue. Doch genau im selben Kontext sagte er, dass er die Werke gar nicht selbst tut. Eigentlich sagte Jesus hier, ich habe zwar zu euch gesagt, glaubt an mich, weil ich die Werke tue, doch in Wirklichkeit tue ich sie gar nicht, in Wirklichkeit tut sie der Vater. Also hör auf, irgendetwas für Jesus zu tun. Lebe hingegeben und sage, Jesus wirke durch mich, predige durch mich, lehre durch mich, fülle ein Stadion durch mich, wirke durch mich. In dem Moment, in dem du versuchst, für ihn zu arbeiten, wirst du überwältigt sein, selbst wenn du immerzu bekennst, ich kann alles tun durch Jesus, durch Christus, der in mir wirksam ist. Du wirst trotzdem überwältigt sein. Doch in dem Moment, in dem du dich hingibst und sagst, Herr, was möchtest du durch mich wirken? Hier ist mein Mund, hier sind meine Ohren, hier sind meine Augen, hier sind meine Hände. Du kannst sie gebrauchen. Wirst du eine Menge Dinge für Jesus tun, die Jesus in Wirklichkeit durch dich tut? Reinhard sagt, ich gehe jetzt zurück zu den Fragen aus der letzten Woche, denn dabei waren einige speziell für Debbie, aber Debbie war nicht hier. Debbie sagt, ich weiß aber nicht, ob ich sie beantworten kann. Reinhard sagt, selbstverständlich, Jesus kann sie durch dich beantworten, mein Liebling. Die erste Frage, schau, das ist speziell für Debbie. Hallo Debbie, ich würde gerne wissen, ob ich für einen engen Freund, der abhängig ist, noch weiter beten soll und ob ich ihm helfen muss. Antwort von Debbie. Hast du das nicht vorhin schon beantwortet? Reinhard sagt nein. Debbie, ich weiß es nicht, tut mir leid. Reinhard spricht weiter, okay, Debbie weiß es nicht, die Antwort ist, du entscheidest, was du tun willst. Das ist die einfache Antwort. Die Antwort ist, frag Jesus, nicht Debbie. Denn es gibt keine Standardantwort darauf. Es könnte sein, dass Jesus sagt, hör damit auf und lass ihn die Konsequenzen erdulden. Oder es könnte sein, dass Jesus sagt, tu etwas. Nächste Frage. Wir schließen mit dieser letzten Frage. Sie lautet, Debbie, rätst du uns, eine Hormontherapie zu machen? Wie hast du es durch die Wechseljahre geschafft? Antwort von Debbie. Tja, bis dein Glaube den Punkt erreicht hat, an dem du keine medizinischen Interventionen mehr brauchst und falls du tatsächlich leidest, dann benötigst du ein paar Hormone und Hilfe. Ich würde versuchen, so natürlich wie möglich zu bleiben. Versuche die natürlichen hormonellen Dinge zu machen, also Ernährung und Sport und natürliche Hormone, Dinge, die es in der Natur gibt. Eigentlich würde ich schon sagen, dass ich in der Menopause sehr gelitten habe, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Ich glaube, er, Reinhard, hat mehr gelitten. Reinhard lacht und sagt, also stell die Frage nicht an Debbie, du musst die Frage eigentlich mir stellen. Wenn du mich gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, nimm so viel, wie du kannst, gib dir die Überdosis. Aber im Ernst, als meine Mama durch die Wechseljahre ging, war ich ein Teenager. Meine Mutter war wirklich nett, doch ich litt so sehr. Ich dachte, was habe ich getan, um das zu verdienen? Und dann, sagt Debbie, hast du geheiratet? Reinhard spricht, musste ich das noch einmal durchleben, zuerst mit meiner Schwiegermutter, ich erlebte einige Situationen mit ihr und dann mit diesem wunderschönen Mädchen. Aber ich stimme mit Debbie überein. Als Debbie zu mir sagte, ich möchte keine von diesen medizinischen Hormonen nehmen, applaudierte ich ihr, denn die Nebenwirkungen sind wirklich schlimm. Was tat Debbie also? Sie vertraute auf Jesus, sie änderte ihre Ernährung, sie machte Sport und sie nahm natürliche Hormone. Und ehrlich, es hat ihr viel geholfen. Und mir auch. Debbie sagt uns allen zusammen. Haha. Debbie sagt, lass mich nur noch kurz etwas hinzufügen. Wenn du wirklich denkst, dass du Hormone nehmen solltest, dann fühl dich nicht verdammt. Du, was immer am besten für dich ist. Reinhard sagt, ja. Debbie spricht weiter, es wird besser werden, mit Gott oder mit Medikamenten, es wird einfach besser. Und während du deine Hormone nimmst, arbeite an deinem Glauben. Reinhard ergänzt, aber lebe nicht mit einem falschen evangelikal-religiösen Glauben, der sagt, ich glaube, ich glaube, ich glaube, im Namen Jesu, ich glaube. Du sagst etwas aus, das du gerne möchtest, doch dein Herz ist dazu nicht bereit. Und jeder um dich herum leidet. Wenn du wirklich glaubst, wird es Auswirkungen haben. Und wenn du nicht wirklich glaubst, dann tu das, was Debbie gesagt hat. Arbeite an deinem Herzen und tu um Himmels Willen etwas bitte, während du gleichzeitig an deinem Herz arbeitest. Hey Leute, danke vielmals. Morgen findet ein Live mit Daniel und mir statt und am Donnerstag dieses Mädchen Gracie und ich in einem prophetischen Live, bei dem wir nichts anderes tun, als zu prophezeien und Heilung freizusetzen. Es ist gut, dass Debbie wieder da ist, nicht wahr? Danke, wir sehen uns morgen. Danke fürs Zuhören.